DJ ist KC Rebel, Portweiler, SAW, Military Beat. Ich bin ein Thai-Box-Rapper, Alter. Ich schlage mich gerne, komm, du kriegst die Boxer in Magen. Ich empfang dich wie Neurodermitis mit offenen Armen. Du bist gerne willkommen mit deinem Vollidioten-Umfeld. Ich boxe euch, bis jeder von euch Vollidioten-Umfeld. Du hatest mich, weil ich ein Faustkämpfer bin. Deine Mutter schwingt im Bett die Hüften wie eine Bauchtänzerin. Und ich bring dir paar Hammerschläger, die durch dunkle Geschäfte auf der Straße mehr Mäuse zählen als Kammerjäger. Ihr seid paar gierige Opfer. Mein Verein schmiss mich raus, weil ich die Schiris geboxt hab. Und was los? 100 pro wick ich die deutsche Szene wie meine erste Liebe im Bungalow. Wallahi Morup, ich bin nach diesem harten Kampf ein harter Kurde, weil ich von meinem Bruder jahrelang geschlagen wurde. Er sagte mir immer, gib G's keine Chance, mach Low Kicks, versetz sie mit deinen Schienbeinen Trance. Er sagte mir immer, dass Punchlines Dreck sind. Fick Rap, lern lieber, wie man sein Standbein wechselt. Und wenn du mir das nicht glaubst, kannst du nach draußen gehen und sehen, dass Leute wie ich nicht wie du in einer Traumwelt leben. Thai-Box-Rapper, ich bin kein Feinkostschmecker. Ich bin mein Gott besser. Homes, du siehst aus wie Reinhold Messner. Guck mal her, hier ist der Thai-Box-Rapper. Der Thai-Box-Rapper, hey, ich bin kein Feinkostschmecker. Ich bin mein Gott besser. Homes, du siehst aus wie Reinhold Messner. Guck mal her, hier ist der Thai-Box-Rapper. Ich scheiß dich zusammen, denn ich hau ungern Deutsche. Also reiß dich zusammen, so wie Jungfernhäutchen. Ich rate euch, dass ihr Rapper besser schweigt, denn sonst endet dieser Streit in einer Messerstecherei. Ihr seid angepisst, denn ich steh im Rampenlicht. 86 Kilogramm, das ist mein Kampfgewicht. Du Schwanzgesicht, guck wie der bist, kommt man, komm her, komm näher. Es wird schwer für dich Opfer. Ich hab Flair, weil ich ein Meer voller Verse im Kopf hab. Ich bin mehr als ein Schwergewichtsboxer. Ich bin richtig schnell, Bro. Dein Gesicht ist schnell rot, nach dem Spin-Kick Gelbos. Ich könnte dich mit meiner Faust zerschlagen, ob Links-Rechts-Kombination oder Aufwärtshaken. Wenn du den Reim Gott kennst, weißt du, ich bin kein Bling oder Weiß-Gold-Mensch. Ich bin Thai-Box-Champion. Der Thai-Box-Rapper, ich bin kein Feinkostschmecker. Ich bin mein Gott besser. Homes, du siehst aus wie Reinhold Messner. Guck mal her, hier ist der Thai-Box-Rapper. Der Thai-Box-Rapper, ich bin kein Feinkostschmecker. Ich bin mein Gott besser. Homes, du siehst aus wie Reinhold Messner. Guck mal her, hier ist der Thai-Box-Rapper. Okay, okay, thank you, thank you, okay. Der Thai-Box-Rapper, zurückgeschlagen. Ich bin der wahre Champion. Thai-Box-Rapper Nummer 1, der Judo-Rebel. Ich bin Karate, ich bin Chung-Case Rebel, SAW, Portweiler, Military, Jazz, Deutschland, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jazz, Jaz